Reset von Christopher Dröge. Ich wache auf. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das Zwitschern der Vögel hat mich geweckt. Die Nacht war sehr warm und zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich das Fenster beim Schlafen offen gelassen. Ich richte mich auf und setze mich auf die Bettkante. In der frischen Morgenluft fange ich an zu frösteln. Trotzdem bleibe ich sitzen. Heute ist der letzte Schultag. Das Einzige, was heute noch auf dem Programm steht, ist die Zulassung fürs Abi abzuholen und dann auf dem Schulhof ein Saufgelage zu veranstalten. 13 Jahre und dann zack, vorbei. Ich weiß noch gar nicht, ob ich diese Zulassung überhaupt kriege. Frau Tellermann meinte letztens auf dem Gang zu mir, dass sie mit meiner Klausur in einem Dilemma stecken würde, denn sie wüsste nicht, ob sie mir einen Gefallen tun würde, wenn sie mir die bessere Note gibt. Ich sollte mir überlegen, ob es nicht vernünftiger wäre, es einfach nächstes Jahr nochmal zu versuchen. Aber das glaube ich nicht. Nächstes Jahr wird es genauso aussehen. Irgendwann gebe ich mir einen Ruck, ziehe mich an und packe meine Sachen. Ich brauche nicht viel heute. Trotzdem muss ich die Hälfte erst noch suchen. Und das Seil finde ich als letztes. Beim Frühstück lässt Mutter das Radio laufen, aber ich höre es gar nicht. Alles ist irgendwie ausgeblendet, Hintergrundrauschen. Mein Müsli ist ganz matschig, weil Mutter es schon vor einer Stunde auf den Tisch gestellt hat. Ich weiß nicht warum, aber da steht so ein Kerl in der Küche und sagt nichts. Er guckt mir einfach beim Essen zu. Mutter sagt auch nichts, stellt ihn auch nicht vor. Eigentlich scheint sie ihn überhaupt nicht zu registrieren. Ich dachte erst, sie würde ihn kennen, aber sie sieht ihn gar nicht. Der Typ geht mir auf die Nerven. Er sitzt zwar in meinem Rücken, aber ich weiß genau, dass er mich anstarrt. Trotzdem sage ich nichts. Aber als ich aus der Küche gehe und der Typ hinter mir herläuft, wird es mir dann doch zu blöd. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich und was machen Sie in unserem Haus? Habt ihr das mitbekommen? Ich hoffe, ihr habt die Codezeile markiert. Er redet gar nicht mit mir, sondern starrt genau durch mich durch. Es hat jetzt noch keinen Sinn, ihm das zu erklären. Wir haben noch einiges vor uns. Ich weiß nicht. Ich mag diesen Kerl nicht. Aber verflucht. Der kann mich mal. Ich lass ihn einfach stehen und hol meinen Rucksack. Sehe nochmal nach, ob ich auch alles dabei habe. Mein Herz fängt an schneller zu schlagen. Dann verabschiede ich mich von Mutter. Heute drücke ich sie etwas fester als sonst. Als ich schließlich aus dem Auto steige, stehen meine Mitschüler bereits versammelt auf dem Schulhof und feiern sich selbst. Daniel Keller und Marco Reinhardt haben ihre Karren auf den Hof gefahren und die Boxen aufgedreht. Ich gehe auf den Pulk zu. Noch langsamer als normalerweise. Das Herz klopft mir bis zum Hals. Ein paar Leute drehen sich zu mir um, beachten mich aber nicht weiter. Und dann, einen Augenblick lang, zögere ich. Jetzt, wo ich das Gewicht der Pistole in meiner Jackentasche spüre und ich ihre Gesichter vor mir sehe, weiß ich nicht, auf wen ich schießen soll. Und dann sieht mich Johannes Pommering, der Stufenkasper, von allen Pommi genannt, und er, ganz der alte Scherzbold, begrüßt mich in gebührender Weise mit meinem Spitznamen. Hey, Sir Turkolot, haben Sie es auch geschafft? Und zum ersten Mal kann ich darüber lachen, denn er hat mir die Entscheidung abgenommen. Ich ziehe die Pistole und schieße ihm mitten ins Gesicht. Er sackt in sich zusammen. Erst als ich Mike Holzner in den Bauch schieße und er anfängt laut zu schreien, checken die anderen, was Sache ist, fangen an zu kreischen und laufen weg. Aber weil ich zwischen ihnen und dem Schultor stehe, rennen sie alle zum Gebäude und flüchten in die Aula. Und ihr Kreischen und das Flüchten, das lässt meinen Herzschlag langsamer werden. Irgendwie scheint sich der Rhythmus zu ändern und es gibt jetzt etwas anderes, das in meiner Brust schlägt, das mir den Takt angibt für das, was ich jetzt tun werde. Die letzten verschwinden gerade in der Glastür und ein paar versuchen, sie mit Stühlen zu verbarrikadieren. Aber als ich von draußen die Pistole auf sie richte, rennen sie kopflos in Richtung Treppenhaus. Und ich bin ihnen dicht auf den Fersen. Ich wache auf. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das Zwitschern der Vögel hat mich geweckt. Ich richte mich auf und setze mich auf die Bettkante. In der frischen Morgenluft fange ich an zu frösteln. Trotzdem bleibe ich sitzen. Beim Frühstück lässt Mutter das Radio laufen. Ich weiß nicht warum, aber da steht so ein Kerl in der Küche und sagt nichts. Er guckt mir einfach beim Essen zu. Mutter redet nicht mit ihm. Eigentlich scheint sie ihn gar nicht zu registrieren. Ich dachte erst, sie würde ihn kennen, aber sie sieht ihn gar nicht. Aber ich kenne ihn. Ich habe gerade ein ganz heftiges Déjà-vu. Ich weiß, dass ich diesen Typen noch nie vorher gesehen habe, aber trotzdem kenne ich den Mann. Ich spreche ihn an. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Dieses Mal sieht er mir ins Gesicht, als er antwortet. Sehen Sie, es ist uns eben gelungen, Ihrem Speicher ein Plug-in zu verpassen. Damit generieren wir ein Zweitgedächtnis und bauen eine virtuelle Zeitlinie auf. So werden Sie mit uns kooperieren können. Ich weiß nicht, aber ich mag diesen Kerl nicht. Große Pause. Die Fünft- und Sechstklässler drängen sich um den Schulkiosk, als würden sie für Methadon anstehen. Die Jungs aus meiner Klasse spielen gerade Basketball auf dem Sportplatz. Simon Kresser hat mich sogar mal gefragt, ob ich mitspielen will, aber ich habe gleich Nein gesagt. Mit Bällen kann ich nicht umgehen. Die fliegen überall hin, nur nicht geradeaus. Stattdessen sitze ich auf einer Bank am Rand und verstecke mich hinter meinem Buch. Ich bin zurzeit in der 9. Klasse. In 5 Minuten könnte ich aber auch schon in der 10. Klasse sein. Oder wieder in der 6. Jedenfalls nach dem, was der Typ mir da gerade erzählt hat, der neben mir steht. Was ich Ihnen zu sagen versuche, ist, dass Sie Teil einer computergestützten kriminalpsychologischen Untersuchung der Abteilung für psychiatrische Informatik der EU-Polizeibehörde sind. Und alles, was ich sehe, ist nicht real? Das ist korrekt. Alles um Sie herum ist eine computergenerierte Simulation, die wir aus Ihren Erinnerungen aufgebaut haben. Wir wollten damit eine möglichst vollständige virtuelle Zeitlinie erzeugen, um zu jedem Zeitpunkt und Ort innerhalb Ihrer Lebenszeit springen zu können. Und was Sie persönlich betrifft, Sie sind auch nicht echt. Sie sind das Raumspeicherbild von Kandidat 97, einem unserer Forschungsobjekte, in dem nach der Bergung des Körpers ausreichend rekonstruktionsfähiges Material vorgefunden wurde. Sie wollen mir also sagen, dass ich tot bin? Der Spender Ihres Quellcodes verstarb, das ist korrekt. also bin ich tot. Komisch. Ich müsste jetzt eigentlich geschockt sein oder den Typen für verrückt erklären. Irgendwie weiß ich aber genau, dass er recht hat. Das freut mich zu hören. Das heißt, dass unser System funktioniert. Wir mussten unseren ursprünglichen Ansatz erweitern. Wir brauchten jemanden, der sich mit der Materie auskennt, sozusagen. Daher haben wir ihrem Programm ein synthetisches Gedächtnis implantiert, damit sie in der Lage sind, die Sprünge nachzuvollziehen und uns bei unserer Arbeit zu helfen. Vom Sportplatz schallt Gelächter rüber. Sebastian Behrens ist gerade mit dem Kopf gegen den Korbmast gelaufen, der Vollidiot. Und wozu das alles? Was macht mich denn so interessant, dass jemand Geld für sowas ausgibt? Nun, es sind die besonderen Umstände ihres Todes. Sie standen kurz vor dem Abitur und an ihrem letzten regulären Schultag sind sie mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet in die Schule gekommen und haben das Feuer auf ihre Mitschüler eröffnet. Insgesamt haben sie 11 Menschen getötet, 9 Schüler und 2 Lehrer. Anschließend haben sie sich im Treppenhaus am Gelände erhängt. Hätten sie sich ebenfalls erschossen, tja, dann wären wir wohl nicht hier. Aber so blieben die entscheidenden Hirnteile unversehrt. Ich höre lautes Triumphgeheul vom Sportplatz. Dirk Ottershoff, die Obersportskanone aus der Parallelklasse, hat seine Mannschaft gerade zum Sieg geführt. Ich stand kurz vor dem Abitur? Hätte nicht gedacht, dass ich es so weit schaffe. Ich bin also ein Amokläufer. Ein Massenmörder. Was soll man dazu sagen? Cutting into the trees, and the sharpened breath of a mountain stream. Color these fields with our hands and eyes. We'll follow these hills with a slow die Treppe vom zweiten in den dritten Stock hoch und reiße die Glastür auf. Der lange Flur ist menschenleer. Aber da hinten am anderen Ende des Flurs habe ich ganz deutlich eine Türklappen sehen, als wenn jemand sie schnell zugeknallt hätte. Ich laufe dorthin. Ich schleiche mich heran. Ich will die Tür aufstoßen, aber sie haben sie wohl verbarrikadiert. Ich nehme Anlauf bis zur gegenüberliegenden Wand und werfe mich mit der Schulter voran gegen die Tür. Sie geht bis zur Hälfte auf. Dahinter hört man ein lautes Poltern. Sie haben Tische und Stühle aufeinander gestapelt, aber das hat wohl nicht so geklappt wie geplant. Moritz Heider hat sich hier versteckt. Er weicht mit einem weinerlichen Gesichtsausdruck vor mir zurück. Im Schritt seiner Jeans breitet sich ein feuchter Fleck aus. Ich schieße ihm mitten in die Brust. Im Sturz knallt sein Kopf an die Heizung. Ich gehe 1-2 Schritte in den Raum hinein und bemerke fast zu spät den Feuerlöscher, der aus meinen Augenwinkeln auf mich zurast. Ich kann mich gerade noch wegducken, bevor Dennis Overath ihn mit voller Wucht an die Wand hämmert. Aus der Hocke schieße ich ihm in den Bauch. Er fällt hin und fängt an zu schreien. Der Wichser. Ich hole das Küchenmesser aus meinem Rucksack und gehe zu ihm hin. Ich packe mir seinen Kopf und schneide ihm die Kehle durch. Ich gucke dabei weg. falls das Blut wirklich so spritzt wie im Kino. Wieso haben Sie sich nicht damit begnügt, ihn zu erschießen? War Ihnen das nicht brutal genug? Ach ja. Der Kommissar ist wieder mit dabei. Ich sehe ihn nicht. Aber das ist so ein Gefühl, als wenn dir jemand über die Schulter guckt. Bei allem, was du tust. Beim Laufen, Schlafen, Essen und beim Scheißen. Das nennt man wohl Ironie. Als ich noch lebte, war ich immer davon überzeugt, ganz allein zu sein. Jetzt bin ich niemals mehr allein. Er war eben ein Wichser. Hielt sich für den Obercoolsten. Stolzierte immer breitbeinig über den Schulhof. Ließ keine Gelegenheit aus, sich aufzublasen. Die Mädchen anzubalzen. Und es gab genug, die auf sein Gehabe auch noch reinfielen. Auf die holte ich mir dann vor dem Schlafen einen runter. Wahrscheinlich hat er sich schon als den Helden des Tages gesehen, als er mit dem Feuerlöscher hinter der Tür auf mich wartete. Das Arschloch brauchte einfach einen Dämpfer. Als sie wieder auf Play schalten, atme ich schwer und allmählich komme ich wieder runter von meinem Blutrausch. Denn irgendwie ist mir schlecht. Ich sehe ins Magazin. 2 Kugeln noch. Ich sollte wohl langsam zum Ende kommen. Und so geht es weiter. Sie lassen es mich immer wieder durchspielen, immer wieder. Sie spulen vor und zurück, analysieren und extrapolieren, diskutieren und gehen dann wieder auf Reset. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. An diese ständige Springerei, meine ich. Manchmal habe ich auch frei. Dann parken sie mich in irgendeiner Erinnerung, wo sie mich in Ruhe lassen. Keiner stellt sich je vor oder sagt mir genau, was er macht, wenn er mich besucht. Aber jeder hat seine Aufgabe, das merkt man schon. Da gibt es den Kommissar, der mich immer wieder meinen letzten Schultag durchspielen lässt. Der Techniker, der dafür sorgt, dass die Simulation ordnungsgemäß funktioniert. Und dann gibt es den Doktor. Der gräbt so richtig tief, weil er herausfinden will, warum ich es getan habe. Ich glaube, der ist um seinen Job echt nicht zu beneiden. Ich wache auf. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das Gezwitscher der Vögel hat mich geweckt. Ich habe beim Schlafen das Fenster offen gelassen. In der frischen Morgenluft fange ich an zu frösteln. Warum eigentlich immer wieder? Wir müssen das doch inzwischen ein paar Dutzend Mal durchgehechelt haben. Ich meine, ich bin doch schließlich gespeichert und so. Warum reicht nicht einmal und dann lassen Sie Ihre Maschinen vor sich hinrechnen? Ich weiß zwar nicht genau, warum ich Ihnen das erzählen sollte. Also, das Verfahren, die Persönlichkeit und die Erinnerungen einer Person aus dem biochemischen Speicher in digitale Medien zu transferieren, ist bereits sehr weit entwickelt. Die Technik, diese auch zu lesen, ist es aber dummerweise nicht. Und da wir nicht imstande sind, ihren Geist zu obduzieren, müssen wir ihn rekonstruieren. Das schließt die zeitliche Komponente mit ein. So einfach ist das. Okay. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Warum immer wieder? Warum diese ständigen Wiederholungen? Das führt zu weit, brauchst Sie nicht zu interessieren. Ich kann Sie nur daran erinnern, Sie sind nicht real. Sie sind nur das vierdimensionale Modell von jemandem. Und wenn man weiß von wem, haben Sie ohnehin jeglichen Anspruch auf gute Behandlung verloren. Von mir haben Sie jedenfalls kein Mitleid zu erwarten. Ich sehe ihn nicht mehr. Er hat jetzt wieder seinen Platz hinter meiner Schulter eingenommen. Wir sind auf Record. Auf geht's zu einem weiteren sinnlosen Gemetzel. Heißa! Ich steige ins Auto und fahre los. I must keep walking cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. Ich erinnere mich, in der 8. Da fing ich an, mich mit einem Mädchen aus meiner Klasse anzufreunden. Sophie hieß sie. Eines Tages standen wir beide an einer Ampel und fingen an, uns zu unterhalten. Irgendwie klappte das und es gefiel mir. Ich hatte mich vorher noch nie richtig mit einem Mädchen unterhalten. Und dann, ein oder zwei Monate später, veranstaltete die Schülervertretung eine Party für die Mittelstufe. Früher war ich nie zu diesen Partys gegangen, aber dieses Mal schon. Ich kam recht früh und der Raum war noch fast leer. Zuerst stand ich wie immer alleine rum, aber dann traf ich Gunther aus unserer Parallelklasse, mit dem ich mich in letzter Zeit ein paar Mal nach dem Religionsunterricht unterhalten hatte und der allerhöchstens eine Stufe über mir in der Hierarchie stand. Jedenfalls schlug Gunther irgendwann vor, zur Tankstelle zu gehen, um sich dort Bier zu besorgen. Er hatte einen gefälschten Ausweis dabei. Ich hatte vorher noch nie Alkohol getrunken, aber in einem Anflug von Übermut und weil ich nicht als uncool dastehen wollte, ging ich mit. Wir tranken jeder zwei Flaschen Bier und ich war zum ersten Mal richtig betrunken. Wir redeten über dies und das und irgendwann über Mädchen. Wer gut aussehen würde und so. Und dabei erwähnte ich, beiläufig wie ich glaubte, dass ich Sophie gut fand. Mehr nicht. Nett halt. Später gingen wir zurück zur Party, die inzwischen ziemlich voll war. Im Gedränge verlor ich Gunther aus den Augen. Ich stand in einer Ecke des Raums und lehnte mich an die Wand, damit ich nicht anfing zu schwanken. Dann sah ich, wie Gunther sich mit ein paar Mädchen unterhielt. Die unterhielten sich daraufhin mit ein paar anderen Mädchen, wovon eines eine Freundin von Sophie war. Nachdem sie die Köpfe zusammengesteckt hatten, kamen sie in meine Ecke. Sie fragten, ob ich gerade mal mit rauskommen würde. Sie wollten mich was fragen. Völlig überrumpelt stolperte ich hinter ihnen her. Dann auf dem Gang stellten sie mir ihre Frage. »Der Gunther hat gesagt, du wärst in die Sophie verknallt, stimmt das?« Ich fing an zu stottern und zu stammeln, panisch darauf bedacht, alles von mir zu weisen. Als mein Kopf hochrot anschwoll, fingen sie an zu lachen und sagten, »Danke, das war alles, was wir wissen wollten.« Ich sah noch von Weitem, wie sie es ihr erzählten. Dann drehten sich ein paar der Umstehenden zu mir und grinsten. Sophie lachte nicht. Sie sah eher peinlich berührt aus. Sie sah kurz zu mir her, aber ich drehte mich schnell weg und wankte wieder in den Partyraum. Ich hielt es noch ungefähr eine halbe Stunde aus, dann floh ich. Inzwischen hatte sich die Neuigkeit wie ein Lauffeuer verbreitet. Außerdem war mein alkoholisierter Zustand aufgefallen. Von allen Seiten sah ich ihr Grinsen im Schwarzlicht aufleuchten. Ich fuhr nach Hause, schloss mich im Badezimmer ein und kotzte hingebungsvoll in die Schüssel, bis nur noch Galle hochkam. Danach habe ich nie wieder etwas bei einem Mädchen versucht. Alles, was ich an Erfahrung in Sachen Frauen sammeln konnte, fand an diesem Abend ein Ende. Gott, ich habe sie gehasst. Ich habe sie alle gehasst. Große Pause. Die Fünftklässler drängeln sich um den Schulkiosk, als würden sie für Methadon anstehen. Die meisten meiner Klassenkameraden sind auf dem Sportplatz und spielen Basketball. Schalten Sie mich ab. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Wir treten gerade in eine entscheidende Phase des Projekts ein. Entscheidende Phase? Woran machen Sie das fest? Ich kann nicht erkennen, dass Sie überhaupt irgendetwas anderes tun, als die gleichen Szenen immer wieder durchzuspielen. Oh, Sie können sicher sein, dass wir einiges mehr tun. Aber warum sollten wir Ihnen Einblick in unsere Ergebnisse gewähren? Es würde überhaupt keinen Unterschied für Sie machen, denn Ihr Verständnis reicht nicht über dieses virtuelle Konstrukt hinaus. Aber mir reicht's. Ich habe die Schnauze voll von diesem Amok-Scheiß und dem ganzen Blut. Warum lassen Sie mich nicht endlich zufrieden? Wie wir Ihnen schon sagten, niemand hier hat Ihr Wohlergehen im Sinn. Unsere ganze Arbeit zielt darauf ab, potenziell gefährliche Menschen wie Sie unschädlich zu machen. Sie dienen uns lediglich als Modell. Und wir werden uns dieses Modell so lange bedienen, wie es uns noch neue Erkenntnisse vermittelt. Und wenn ich nicht mehr mitspiele? wenn ich einfach hier sitzen bleibe und ihr könnt mich mal am Arsch lecken? Sie werden mitspielen, verlassen Sie sich drauf. Sie können gar nicht anders. Diese Simulation ist eine exakte und feste Nachbildung Ihrer Erinnerung. Sie haben gar keine andere Wahl, als sich so zu verhalten, wie Sie es damals getan haben. Ja. Aber damals bin ich wenigstens auch wirklich gestorben. Vom Sportplatz schallt Gelächter herüber. Sebastian Behrens ist gerade mit dem Kopf gegen den Korbmast gelaufen, der Vollidiot. Und wieder stehe ich hier im Treppenhaus meiner alten Schule und binde das Seil an das Geländer. Ich habe gerade meine letzten beiden Kugeln an Herrn Rousseau verschwendet. Den Französischlehrer, der mir nie etwas getan hat. Ich hatte nie Französisch. Ich muss mich jetzt beeilen, denn ich höre draußen schon eine ganze Weile Sirenen und Megafone. Und ich glaube, sie kommen bald. Ich muss noch die Schlinge knüpfen. Dann lege ich sie mir um den Hals. Ich klettere über das Geländer und halte mich daran fest. Ich warte noch einen Moment. Überprüfe meine Entschlossenheit. Ob da nicht doch irgendwo noch Lebenswille zu finden ist. Vielleicht wird ja doch alles wieder gut. Aber nein, da ist nichts. Es ist zu spät. Ich bin schon längst tot. Ich bin vor einer Stunde gestorben, als ich aus meinem Auto ausstieg. Ab diesem Moment lief alles hierauf hinaus. Ich bin bereit. Ich atme noch einmal tief durch und dann mache ich einen Schritt nach vorne. Ich falle. Und ich muss die Länge des Seils wohl richtig gewählt haben, denn die Simulation endet abrupt an dieser Stelle. Ich erinnere mich, an Weihnachten fuhren wir am zweiten Feiertag zu unseren Verwandten aufs Land. Ich war seit bestimmt 4 Jahren nicht mehr dort gewesen. Als ich noch ein Kind war, hatten wir fast jedes Weihnachtsfest auf dem Land verbracht. Wir saßen bei ihnen im Wohnzimmer, tranken Kaffee und aßen Weihnachtsstollen. Das Gespräch plätscherte entspannt vor sich hin. Mein Cousin saß mir gegenüber. Aber wir hatten uns nichts großartig zu sagen. Seit er mir, als ich 11 war und er 12, stolz sein erstes Butterfly-Messer gezeigt hatte, hatten wir uns auseinanderentwickelt. Ich traf ihn danach immer bei diversen Familienfesten und jedes Mal hatte er irgendeine neue Waffe dabei. Am späten Nachmittag, als es zu dämmern begann, stand mein Cousin auf und verabschiedete sich. Er war für den Abend von den Eltern seiner Freundin zum Essen eingeladen worden. Nachdem er gegangen war, wartete ich noch etwa 20 Minuten. Dann stand ich auf, unter dem Vorwand zur Toilette zu gehen. Aber ich ging in den ersten Stock und schlich ins Zimmer meines Cousins. Von früher wusste ich noch, dass mein Cousin ein Geheimversteck in seinem Zimmer hatte. Es war eine hinter seinem Schrank versteckt gelegene Klappe zu einem alten Ofenrohr, die bei der Restaurierung des Hauses wohl übersehen worden war. So leise es nur ging, zog ich den Schrank von der Wand weg und tastete mit der Hand in das Rohr hinein. Ich fühlte einen Stapel Zeitschriften, eine Packung Kondome und schnitt mich fast am größten Messer, das mir je untergekommen war. Aber ganz hinten fand ich etwas Kantiges und Schweres. Ich zog die Pistole heraus und besah sie mir bei Licht. Sie war voll geladen. Ich setzte mich auf die Bettkante und betrachtete die Waffe noch ein wenig länger. Erst jetzt bemerke ich den Doktor, der auf mich heruntersieht. Ist es das? Jetzt, wo Sie das Werkzeug in der Hand halten, mit dem Sie Ihre Rachepläne in die Tat umsetzen können? Haben Sie sich in diesem Moment entschieden? Ist es das, wonach Sie die ganze Zeit suchen? Der Moment, in dem ich zum Bösewicht wurde? Ich würde es nicht auf diese Weise beschreiben. Aber im Grunde haben Sie recht. Eine derartige Situation muss es gegeben haben. Ein Zeitpunkt in Ihrer Entwicklung, in dem sich Ihre Gewaltfantasien in den konkreten Plan kanalisierten. Dies hier wäre möglicherweise ein solcher Moment, finden Sie nicht auch? War er aber nicht. Zu dem Zeitpunkt wollte ich nur Selbstmord begehen. Also, entschuldigen Sie meine Taktlosigkeit, aber dafür gibt es diverse Methoden. Warum musste es die Pistole sein? Warum haben Sie das Risiko auf sich genommen, bei dem Diebstahl erwischt zu werden? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe vorher lange überlegt, wie ich es machen will, und als Mutter dann erzählte, dass wir Weihnachten wieder aufs Land fahren würden, ist mir irgendwie gleich dieses Ofenrohr eingefallen. Und Sie haben sie erfolgreich entwendet. Woher wussten Sie, dass Ihrem Cousin der Verlust nicht auffallen würde und er keinen Alarm schlägt? Naja, er würde die ganze Nacht bei seiner Freundin sein, und wenn er dann ein paar Tage später vielleicht in sein Versteck sehen würde, würde er denken, seine Mutter hätte es beim Aufräumen gefunden. Er würde sich also nichts anmerken lassen und auf das Donnerwetter warten, das irgendwann kommen müsste. Und als es nicht kam, war er wahrscheinlich nur erleichtert, dass sie ihn verschont hat. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen zu fragen, »Mama, wo ist meine 9mm?« Aber wenn seine Mutter die Pistole herausgenommen hätte, hätte sie dann nicht auch das Messer und die Pornos genommen? Hätte ihr Cousin nicht Verdacht schöpfen müssen? Er war nicht der Hellste. Jedenfalls hat er ganz offensichtlich keinen Verdacht geschöpft. Sonst säße ich wohl heute in einer Zelle und nicht hier. Und wir wissen ja, dass es anders ausgegangen ist. Diese ganze Fragerei ist völlig sinnlos, Doc. Now you are. Dann holt er ein Foto aus seiner Tasche und zeigt es mir. Die Person darauf kenne ich. Das ist Jan Krause, eines Ihrer Opfer. Können Sie mir sagen, was Sie über ihn wissen? Tja, eigentlich nicht viel. In der Mittelstufe war er in der Parallelklasse. In der Oberstufe hatte ich Biologie und Englisch mit ihm zusammen. In Bio war er gut. Aber sein Englisch klang furchtbar. Aber dass er wegen seines Gewichts gehänselt wurde, war ihm schon bewusst. Ja klar habe ich das mitbekommen. Ich habe mich dabei nie daran beteiligt, fand ich immer zum Kotzen. Trotzdem haben Sie ebenso wie alle anderen geschwiegen, wenn es dazu kam. Warum haben Sie ihn nicht gegen die anderen unterstützt? Naja. Vielleicht, weil ich Schiss hatte, dass ich dann die Hänseleien abkriegen würde? Außerdem kannte ich ihn ja sonst nicht. Er hätte es nur komisch gefunden, wenn ich plötzlich seine Partei ergriffen hätte. Wussten Sie, dass er in dem Jahr vor Ihrem Abitur eine Psychotherapie gemacht hat? Nein, wusste ich nicht. Woher auch? Und davor hatte er schon mal eine. Als er in die 6. Klasse kam. Beide Male aufgrund von Minderwertigkeitskomplexen bezüglich seines Gewichts. Okay. Schön. Versuchen Sie jetzt, mir ein schlechtes Gewissen einzureden? Hinter meinen Opfern steckten richtige Menschen mit ihren eigenen Ängsten und Träumen, sowas in der Art? Mir ist nur aufgefallen, dass wir sehr viel gemeinsam hatten. Sie beide haben Außenseiterrollen eingenommen, worunter sie beide bereits in jungen Jahren gelitten haben. Und trotzdem, als sie auf den Schulhof gestürmt kamen und angefangen haben, um sich zu schießen, stand er bei ihren Klassenkameraden und feierte die Tatsache, dass er nie wieder in die Schule gehen musste. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist: Worin unterscheiden sie beide sich? Können Sie mir diese Frage beantworten? Ich weiß nicht. Er war dick, ich nicht. Wirklich. Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ich wache auf. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das Gezwitscher der Vögel hat mich geweckt. Reset. Beim Frühstück lässt Mutter das Radio laufen, aber ich höre es gar nicht. Alles ist irgendwie ausgeblendet. Hintergrundrauschen. Der Kommissar sitzt mir gegenüber und liest in einer Zeitung. Dieses verfickte, schleimige Müsli. Ich wünschte, ich hätte eine andere Henkersmahlzeit gehabt. Was ist denn, wenn ich es einfach vergessen hätte? Entschuldigung, was meinen Sie? Wenn ich es vergessen habe. Warum ich es getan habe, meine ich. Sie suchen in meinen Erinnerungen nach, naja, was immer Sie auch suchen, aber was ist mit den Dingen, an die ich mich nicht erinnere? Wenn ich das, was Sie suchen, einfach nicht mehr weiß, dann ist doch alles, was Sie hier machen, für den Arsch, oder nicht? So einfach funktioniert es nicht. Essen Sie auf, damit wir weitermachen können. Ich hole meinen Rucksack und sehe nochmal nach, ob ich auch alles dabei habe. Mein Herz fängt an, schneller zu schlagen. Dann verabschiede ich mich von Mutter. Ich drücke sie heute noch etwas fester als sonst. Ich setze mich ins Auto und fahre los. Ich fahre eigentlich schon ganz gut, außer dass ich ihn noch ab und zu abwürge. Es ist wirklich sehr warm und die Sonne scheint so hell, dass ich trotz der heruntergeklappten Blende die Augen zusammenkneifen muss. An der nächsten Ampel kurbel ich das Fenster runter und der Fahrtwind zerzaust mir die Haare. Dann fällt mir das Mixtape in meiner Jackentasche wieder ein, das ich im letzten Sommer aufgenommen hatte. Ich stecke es ins Tape-Deck des Autoradios und gebe der Versuchung nach, den Ellbogen zum Fenster rauszustrecken. Autofahren macht echt Spaß. Echt beschissen, dass ich nur 10 Minuten zur Schule gebraucht habe. Am liebsten würde ich ewig so weiterfahren, der untergehenden Sonne entgegen. Aber warum sollte ich das nicht können? Ich tue es einfach nicht. Was sagen Sie? Ich mach's nicht. Ich werde nicht zur Schule fahren und zum 1000. Mal dasselbe Blutbad anrichten. Ich habe so viel Blut vergossen, dass es für einen afrikanischen Bürgerkrieg reichen würde. Das reicht. Schluss damit. Ich weiß nicht, wie oft ich Ihnen das sagen muss, aber Sie können nicht einfach Schluss machen damit. Die Simulation ist von Ihrem Ablauf her determiniert. Sie können keinerlei Einfluss nehmen. Fick dich ins Knie. Was die Detailgenauigkeit ihrer Simulation angeht, muss ich Ihnen wirklich meinen Respekt ausdrücken. Ich kann keinen Unterschied zum Leben ausmachen. Alles ist genauso wie in meiner Erinnerung. Ich atme wie früher, ich esse, ich scheiße und manchmal hole ich mir einen runter. Ich kann die ozongesättigte Luft des Sommers riechen. Und ich kann mich frei entscheiden. Ein Dreck können Sie. Sie bleiben auf dem gewohnten Weg, sonst... Sonst was? Treten Sie mir in den Arsch? Ich zeig Ihnen mal, was ich alles kann. Ich biege in die Straße ein, in der meine Schule liegt. Eine knappe Minute. Dann werde ich auf den Parkplatz fahren und meinen Wagen parken. Nein, werde ich nicht. Ich fahre einfach weiter geradeaus. Das ist die einfachste Sache der Welt, stur geradeaus zu fahren. Das kriege ich doch wohl hin. Die Einfahrt zum Parkplatz kommt in Sicht. Ich fahre geradeaus. Ich fahre einfach weiter. Ich krampfe die Hände um das Lenkrad, damit ich nicht den Schalthebel betätige und nicht den Blinker setze. Ich bohre die Zehen in meine Schuhsohle, damit ich auf dem Gaspedal bleibe und nicht auf die Bremse trete. Ich nagele meinen Blick an das Nummernschild des Wagens vor mir, damit ich nicht in den Seitenspiegel und nicht über die Schulter sehe. Ich werde nicht auf den Parkplatz fahren. Ich werde niemanden umbringen. Hinter meiner Schulter höre ich aufgeregtes Gezischel, etwas, das wie »Los, raus da« klingt. Und dann fahre ich vorbei. Und bin frei. Ich fahre am Schulhof vorbei, auf dem die bald zusammenstehen und den Tag feiern werden. Freut euch nur, Jungs und Mädels. Ich hab nichts dagegen. Tatsächlich habe ich selbst Grund zum Feiern. Ich trete aufs Gas und das Lachen bricht aus mir heraus wie ein Wasserfall. Ich habe es geschafft. Ich lasse alles hinter mir. Niemand beobachtet mich mehr. Der Typ hinter meiner Schulter ist verschwunden. Ich fahre immer geradeaus, der Sonne entgegen. Was mache ich jetzt mit meiner Freiheit? Meiner Freiheit? Ich weiß schon. Ich fahre zu diesem Baggersee, an dem unsere Klasse mal eine Grillparty veranstaltet hat, und dann gehe, schwimmen. Es ist warm, die Sonne knallt. Was gibt's da Besseres als einen Tag am See? Tag am See, Tag am See. Wie für Methadonan stehen, Tag am See, Methadonan stehen, da. Was nicht, nicht, nicht, nicht, nicht. Ich wache auf. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das Zwitschern der Vögel hat mich geweckt. Die Nacht war sehr warm und zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich beim Schlafen das Fenster offen gelassen. Ich richte mich auf. Vor meinem Bett steht so ein Typ im weißen Kittel. In der frischen Morgenluft fange ich an zu frösteln. Ich kenne ihn. Ich habe gerade ein ganz heftiges Déjà-vu. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich kenne Sie doch irgendwoher. Ja, Sie kennen mich. Sie sind im Moment nur etwas irritiert. Leider hat es einen Systemabsturz gegeben. Wir hatten keine andere Wahl als eine Notabschaltung. Notabschaltung? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Aber ich weiß jetzt, woher ich Sie kenne. Ich bin Ihnen schon mal begegnet. Vor ein paar Jahren auf dem Sportplatz. Da haben Sie mir so eine abgefahrene Geschichte erzählt. Nach dem Motto, Sie kämen aus der Zukunft oder sowas. In Kürze werden Sie sich wieder vollständig an unsere Zusammenarbeit erinnern können, sobald wir die Diagnoseprogramme installiert haben. Ich muss Ihnen sagen, dass dieser Absturz uns beträchtlich zurückgeworfen hat. Ich habe eigentlich keinen Schimmer, wovon der Typ da redet, aber es klingt ganz vernünftig. Es erinnert mich an was. Ich weiß nur noch nicht genau an was. Alles, was mir im Moment einfällt, ist, dass es mit dem heutigen Tag zu tun haben muss. Heute ist mein letzter Schultag, oder nicht? Ja, Sie haben recht. Die Wiederherstellung scheint gut voranzukommen. Deswegen muss ich Sie fragen. Wissen Sie, was Sie heute tun werden? Was ich tun werde? Ja, doch. Ich erinnere mich. Ich biege jetzt in die Straße ein, in der meine Schule liegt. Eine knappe Minute. Dann werde ich auf den Parkplatz fahren und meinen Wagen abstellen. Langsam rolle ich über den Parkplatz und suche mir eine Lücke. Ich bleibe noch sitzen. Die Kassette ist noch nicht durchgelaufen. Und ich beschließe, noch eine Zigarette zu rauchen, bevor ich dann loslege. Gerade jetzt im Moment sind Sie dabei, die Zulassung auszugeben. Eigentlich wäre das der ideale Moment. Sie hängen alle zusammen in einem Raum. Und wenn ich zur Tür reinkäme, wäre der einzige Fluchtweg versperrt. Nein, das Lied läuft noch. Außerdem fällt mir gerade ein, dass der Song, der danach kommt, ja noch viel cooler ist. Der erinnert mich an die Sommerferien letztes Jahr. Das nächste Lied läuft durch und das danach auch. Ich bleibe immer noch sitzen. Inzwischen müssten Sie fertig sein mit der Bekanntgabe. Sie müssten eigentlich bald rauskommen. Am Ende verpasse ich Sie noch und stehe auf einem verwaisten Schulhof. Aber ich muss vorher einfach die Kassette zu Ende hören. Jedes Lied wird zu einer Zeitreise. Erinnert mich daran, wann und wo ich es zum ersten Mal gehört habe oder warum es mir gefällt. Bei jedem fällt mir eine Geschichte ein, die an mir vorüberzieht. Und dann überlege ich, ob es vielleicht nicht anders geht. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten. Der Sommer steht vor der Tür und dieses Mal hätte ich mindestens 2 Monate frei. Ich könnte doch diesen Sommer noch mitnehmen. Selbstmord begehen kann ich dann ja immer noch. Ich trommele auf dem Lenkrad rum und überlege. Und dann sage ich mir, dass ich mir noch so lange Zeit gebe, bis das Lied zu Ende ist. Und dann muss ich eine Entscheidung fällen. Und dann bricht das Lied mittendrin ab. Da fällt mir ein, dass der Song nicht mehr ganz auf die erste Seite gepasst hat und ich umdrehen muss, um den Rest zu hören. Ich komme mir vor wie aus dem Schlaf gerissen. Auf einmal höre ich nur noch das Rauschen der nahen Straße. Und vom Schulhof höre ich die ersten lärmenden Stimmen und das Wummern einer HiFi-Anlage. Ich will zum Tape-Deck greifen, um die Kassette umzudrehen, aber stattdessen nehme ich meinen Rucksack und kurble das Fenster hoch. Wie von selbst greife ich in meine Jacke und überprüfe nochmal das Magazin. Das war's. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir die Möglichkeit eines Rückzugs immer offen gelassen. Erst in diesem Moment verwandelte es sich von etwas, das ich mir vorstellte, in etwas, das ich tun würde. Ich dachte nicht mehr, ich führte nur noch aus. Auf einmal war es leichter, weiterzumachen, als es nicht zu tun. Deswegen habe ich es getan. Als ich schließlich aus dem Auto steige, stehen meine Mitschüler bereits versammelt auf dem Schulhof und feiern sich selbst. Reset von Christopher Dröge. Gelesen von Michael Stange. Regie Robert Steutner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.